Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Bevor ich jetzt mit der Sendung beginne, möchte ich Sie erst um eines bitten. Es könnte sein, dass sich während der Sendung Ihre Nackenhaare sträuben. Ja? Dass Sie vielleicht sogar geneigt sind, den Apparat auszuschalten. Tun Sie es nicht. Tun Sie es nicht. Das Thema ist außerordentlich empfindlich, ich weiß. Aber als Naturwissenschaftler habe ich sozusagen die Pflicht, gewisse Dinge mal anzusprechen. Und naja, Sie werden ja sehen. Das Thema der heutigen Sendung ist, steuert die Sonne unser Wetter? Keine Bange, ja. Es wird hier keine Sendung werden, die gegen eine Reduktion des CO2 in der Atmosphäre wettert. Ja? Nein, nein. So ist es nicht. Sondern es wird eine Sendung werden, die uns alle darauf hinweisen soll, dass die Dinge außerordentlich stark ineinander vernetzt sind und, wie es so schön heißt, du kannst keine Blume berühren, ohne dass du einen Stern störst. Steuert die Sonne unser Wetter? Das ist eigentlich offenbar eine völlig blödsinnige Frage, denn natürlich steuert die Sonne unser Wetter. Nicht? Wenn sie tagsüber aufgeht, dann wird es warm. Und wenn sie abends untergeht, dann sind die Nächte sind normalerweise kühler als die Tage, im Allgemeinen wenigstens. Nicht? Also nachts ist es so, dass dieser Erdball sich abkühlt und tagsüber wärmt er sich auf. Woher kommt das? Naja, also geschenkt, die Sonne hat mit einer Oberflächentemperatur von 5800 Grad, ja, eine wesentlich höhere Temperatur als der Erdball. Der Erdball hat eine wesentlich höhere Temperatur als das Universum. Und wir Menschen als Durchlauferhitzer sind auf diesem Planeten unter anderem deshalb, weil es diesen Temperaturunterschied gibt. Und weil wir Energie aufnehmen und deswegen gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, wonach eigentlich alles sich in Unordnung zerfallen müsste, weil wir dagegen ankämpfen können für die Zeit unseres Lebens. Also unser Planet steht mittendrin in einem Energieungleichgewicht zwischen dem Universum und dem Kalten. Das hat eine Temperatur von minus 271 Grad Celsius und dieser heißen Sonne. Wie viel Energie schmeißt denn die Sonne so an einem schönen Sommertag nun auf einen Quadratmeter Erdboden? Das kann man leicht ausrechnen, indem man also sagt, nehmen wir an, das Stück Kreide hier ist die Sonne. Ja, und jetzt legen wir um diese Sonne herum Kugelschalen. Im Abstand R, ja, kommt also immer umso weniger an, je weiter dieser Punkt, diese Schale von der Sonne entfernt ist. Die Leuchtkraft, also die Energiemenge, die die Sonne abstrahlt, die verringert sich mit dem Quadrat des Abstandes. Gut, soweit so gut. Das kann man ausrechnen. Wie viel kommt denn auf der Erdbahn an? 1370 Watt pro Quadratmeter. Ein netter Merkspruch ist, an einem schönen Sommertag kommt die Wärmemenge von ungefähr einem Briquett auf den Quadratmeter an. Soweit so gut. Das kann man genau ausrechnen. Nur rechnet man dabei bis jetzt eigentlich nur aus, wenn die Strahlung auf eine Scheibe donnert. So richtig senkrecht drauf. Jetzt ist die Erde aber keine Scheibe, das ist ja seit längerem bekannt, sondern die Erde ist eine Kugel. Die Oberfläche einer Kugel ist aber nicht Pi r², sondern 4 Pi r². Also müssen wir die 1370 Watt pro Quadratmeter müssen wir durch 4 teilen. Dann müssen wir auch in Rechnung stellen, dass die Erdoberfläche ein Reflexionsvermögen hat. Das heißt, ein Teil der Strahlung wird einfach wieder reflektiert, kommt hier unten gar nicht zur Wirkung. Das sogenannte Albedo, das sind ungefähr 30%. Summa summarum bleiben dann so 245 bis 248 Watt pro Quadratmeter übrig. Wenn wir diese Wärmemenge auf den Erdball verteilen und fragen, Erdball, welche Temperatur hättest du denn, wenn du 245 Watt pro Quadratmeter kriegst, dann sind das minus 18 Grad Celsius. So kalt ist es aber nicht bei uns. Die mittlere Temperatur auf der Erde, nicht in Deutschland, auf der Erde, sind 15 Grad plus. Wie kommt jetzt der Unterschied zustande von 33 Grad Celsius? Wir haben ja keine Zusatzheizung. Gut, das Erdinnere ist ein bisschen warm, aber das bringt es nicht. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Der Treibhauseffekt. Der Treibhauseffekt, der dadurch zustande kommt, dass zwar die Sonnenstrahlung mehr oder weniger unbeeinflusst im sichtbaren Bereich auf die Erdoberfläche kommt, die sich dann aufheizt und dann Wärmestrahlung, also Infrarotstrahlung, an das Universum gerne zurückgibt. Einen großen Teil davon gibt es ja auch zurück. Also wird sich die Erde ja aufheizen. Typisches Beispiel für einen aufgeheizten Planeten ist die Venus, nicht? Die hat einen massiven Treibhauseffekt, die hat nämlich eine ziemlich dichte Kohlendioxidatmosphäre und deswegen hat sie eine Oberflächentemperatur von 54 Grad Celsius. Die Erde würde sich also auch gewaltig aufheizen, wenn wir da also quasi so eine Platte hätten, wo überhaupt nichts mehr durchkommt. Nee, so ist es ja nicht. Sondern ein erheblicher Teil, das merkt man in jeder Nacht, wo der Himmel klar ist, da geht ja viel Energie wieder verloren, aber es geht eben auch einiges nicht verloren. Wodurch kommt es zustande? Wasserdampf. schluckt Energie, die vom Erdboden kommt. Wasserdampf ist das wichtigste Treibhausgas überhaupt. Methan, ja. Kohlendioxid natürlich. Ja. Woher kommt das alles? Nun, Vulkane, Lebewesen produzieren Kohlendioxid. Ozeane, Wasserdampf. Wenn es warm wird, dann wird natürlich Wasser verdampfen. Methan, lustigerweise, kommt von Termiten, Mooren und Sümpfen. Ja, und seit einigen Jahren ist der Mensch dabei, eben einen erheblichen Anteil dieser treibhausaktiven Gase auch in die Atmosphäre zu entlassen. Und zwar muss man es so sehen, die Menschheit hat den stärksten Kohlendioxid- und Methananstieg in der Atmosphäre verursacht, den man seit Millionen von Jahren auf dem Planeten beobachtet hat. So schnell wie bei uns ging es praktisch noch nie. So schlimm ist es noch nie nach oben gegangen. Das erstmal grundsätzlich dazu. Wir unterscheiden also den natürlichen Treibhauseffekt, ja, weil es natürlich gegen Vulkane können wir nichts unternehmen. Gott sei Dank haben wir Ozeane. Und bei Termiten, Mooren und Sümpfen können wir auch nichts machen. Diese Dinge kommen einfach in die Atmosphäre. Aber es gibt eben dazu einen anthropogenen Treibhauseffekt. Soweit, so gut. Kommen wir zur Sonne. Die Sonne bringt also sozusagen ja die Energie erst auf den Planeten, die nötig ist, damit hier überhaupt irgendwas sich abspielt. Sie wissen ja, wie ich das schon mal erzählt habe, jeder Gedanke, den Sie denken, ist letztlich Sonnenenergie. Alles, was Sie tun, ist Sonnenenergie. Sie selbst sind sogar Sonnenenergie. Es gäbe uns gar nicht ohne die Sonne. Ist die Sonne nun ein Stern, der quasi immer die gleiche Menge an Leuchtkraft abgibt? Oder ist das nicht so? De facto muss ich Ihnen sagen, die Sonne ist eine unglaublich unruhige Gesellin. Wenn man also mal das gesamte elektromagnetische Spektrum so abfährt, also vom Radiobereich über Infrarotstrahlung, sichtbares Licht, UV-Strahlung, Röntgenstrahlung, dann wackelt diese Strahlung, die gesamte elektromagnetische Strahlung, auf jeder beliebigen Zeitskala. Ob es sich nun um Sekunden handelt oder um Stunden, Minuten, Tage oder Wochen oder Jahre, es gibt also Variationsskalen, die Hülle und die Fülle. Woran liegt das? Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Sonne nicht nur ein Fusionsreaktor ist, sondern auch eine magnetische Maschine. An ihrer Oberfläche, die normalerweise 6000, also 5800 Grad ist, man kann sich gut messen, so ungefähr 6000 Grad, erscheinen oft dunkle Flecken. Man kann das auf dem Bild hier wunderbar sehen. Die Sonne ist ein Apparat, der wahnsinnig viele dunkle Flecken ab und zu mal produziert. Alle 11 Jahre, es geht rauf und runter, die Fleckenanzahl. Die dunklen Sonnenflecken sind nur 4000 Grad heiß. Woher kommt das nun? In ihnen sind Magnetfelder außerordentlich dicht komprimiert. Die sind sowas wie ja, ein geschlossenes Ventil. Ja? Es geht also nicht weiter, die Temperatur kann nicht raus. Aber die Sonnenflecken speichern Energie und deshalb ist um sie herum ein ganz heller Bereich, man kann das auf diesem Bild wunderbar sehen, das sind die sogenannten Fackeln. Und diese Fackeln zusammen mit den Flecken ergeben nur ein ganz merkwürdiges Phänomen des Einflusses der Sonnenstrahlung auf das Klimageschehen auf unserem Planeten. Worum geht's? Die Sonne ist diejenige, die die Energie anliefert. Die Energie schwankt. Die Schwankungen durch die Sonnenflecken sind so im Bereich von 0,1 bis 0,2% der Solarkonstanten, also dieser 1370 Watt pro Quadratmeter. Das ist so. Ne? Das heißt, wenn die Sonne Flecken hat, sollte man normalerweise vermuten, dass diese Flecken die Solarkonstante absenken, de facto. Ne? Ja, das hat sich aber nun ergeben, dass es offenbar nicht nur die Sonnenflecken sind, die auf die Leuchtkraft der Sonne einwirken, sondern wenn die Flecken da sind, ist die Sonne de facto heller, als wenn die Flecken nicht da sind. Das liegt an den Fackeln drumherum. Die sozusagen die Energieventile darstellen, ja, wo die überschüssige Energie raus muss. Und jetzt kommt's. Die Sonnenvariationen, die sind nicht besonders stark im infraroten oder im sichtbaren Licht. Aber durch die Fackeln ist die Sonneneinstrahlung deutlich erhöht, wenn die Flecken und die Fackeln da sind im Röntgen- und Ultraviolettbereich. Das heißt, wenn die Sonne magnetisch aktiv ist, das heißt, wenn sehr viele Flecken da sind, das tut sie also immer mit einer Periode von 11 Jahren rauf, 11 Jahren wieder runter, alle 11 Jahre gibt es mehr oder weniger viele Flecken, ja, dann ist die Leuchtkraft der Sonne leicht erhöht. Nicht viel, 0,1%, vielleicht 0,2%. Und jetzt kommt's. Wenn die Flecken relativ schnell wieder verschwinden, ja, dann sind es die Fackeln, die gewinnen. Deswegen ist die Sonne dann heller. Ja, wenn die Flecken aber sehr, sehr lange auf der Oberfläche der Sonne bleiben, ja, dann kann sie sogar ihre Leuchtkraft deutlich absenken. Aber de facto ist es so, die Fackeln sind leben länger als die Flecken und deswegen gewinnen die Fackeln im Allgemeinen. Das weiß man sogar historisch. Naja, es gab Zeiten, Zum Beispiel von 1645 bis 1715 gab es ein sogenanntes Minimum, das sogenannte Maunder-Minimum. Da gab es viel, viel weniger Sonnenflecken als heute. Ja? Und während dieser Zeit, man spricht auch von einer kleinen Eiszeit. Damals war es so kalt, dass im Sommer die Themse noch zugefroren war. Ja? Das heißt also, die relativen Schwankungen der Sonne sind gar nicht so groß, 0,1 bis 0,2% der Solarkonstanten nur. Aber wenn über längere Zeit die Sonnenflecken wegbleiben, damit also gewissermaßen die Leuchtkraft der Sonne für jemanden, der sich mit dem Alter der Sonne beschäftigt, die 4,5 Milliarden Jahre ist. Also in dem Fall hatten wir 50, 60, 70 Jahre, wo es weniger Sonnenflecken gab. Dadurch wurde die Erdtemperatur um ungefähr 1 Grad Celsius geringer. 1 Grad Celsius hat in Europa ausgereicht, um eine kleine Eiszeit zu verursachen. Das muss man sich mal überlegen. Also, die Schwankungen der Sonne durch eine geringere magnetische Aktivität, wenn diese Schwankungen eben über längere Zeit ausbleiben, ja, so wie beim Maunder-Minimum, also viel weniger Sonnenflecken da waren, dann reagiert tatsächlich das Erdklima dadurch, dass die mittlere Temperatur sich absenkt. Das ist aber noch nicht alles. Ja. Ich meine, das, was in den letzten Jahren an Klimaveränderungen sich auf der Erde vollzogen hat, kann man nicht dadurch erklären, dass die Sonne auf einmal ihre Leuchtkraft erhöht hätte wie verrückt. Das ist nicht der Fall. Das ist in der Tat alleine die Ursache des anthropogenen Treibhauseffektes, der dazuschlägt. Das kann man nicht der Sonne zuschreiben. Es gibt aber ein anderes Phänomen, was uns mindestens genauso bedenkenswert erscheint, nämlich der Einfluss der sogenannten kosmischen Strahlung auf die Wolkenbedeckung. Worum geht es denn da? Nun, die Sonne bläst eben, vor allen Dingen dann, wenn sie magnetisch aktiv ist, auch einen stärkeren Sonnenwind. Sonnenwind heißt, ja, da wird Magnetfeld nach außen gepresst, Plasma wird nach außen gepresst und die kosmische Strahlung kommt von außen nicht so weit in das Sonnensystem herein. Kosmische Strahlung sind hochenergetische Teilchen. Ja, okay. Wenn die Sonne also magnetisch aktiv ist, dann hält sie die Cosmic Rays weiter draußen, sie kommen nicht so tief in die Atmosphäre rein. Wenn die Sonne aber magnetisch nicht mehr so aktiv ist, dann zieht sie gewissermaßen ihr magnetisches Schutzschild ein wenig zurück. Und in die Erdatmosphäre kann mehr kosmische Strahlung eindringen, als wenn die Sonne aktiver wäre und diesen magnetischen Druck nach außen aufrechterhalten würde. Was verursachen kosmische Teilchen denn eigentlich? Hochenergetische Teilchen? Woher soll man denn das eigentlich wissen? Wenn Sie schon mal im Deutschen Museum waren, es gibt ja auch andere Naturwissenschaften, aber im Deutschen Museum sieht man es halt toll, muss ich leider sagen, da gibt es eine Nebelkammer. Und in der Nebelkammer, das ist also sozusagen unterkühltes Wasser in gewisser Weise, wenn diese hochenergetischen Teilchen da reinsausen, dann erzeugen die einen Nebelstreifen, einen Kondensationsstreifen. Und man ist heute der Meinung, dass es durchaus möglich sein könnte, dass ein Teil der kosmischen Strahlung zu einer verstärkten Wolkenbildung führt. So meint man auch im Maunder-Minimum, also in dieser kleinen Eiszeit, gesehen zu haben, dass es viel mehr geregnet hat, es gab eine viel größere Wolkenbedeckung. Und ob es nun kälter wird oder wärmer, hängt auch davon ab, wann solche Wolkenbildungsprozesse entstehen. Denn im Winter führt Wolkenbildung häufiger zu Eis und Schnee, also im Sommer, da ist es natürlich Regen. Das heißt, summa summarum muss man sagen, nach dem momentanen Stand der Dinge, es gibt eine ganze Reihe von Vernetzungen unseres Wetters mit diesem kosmischen Körper im Abstand von 150 Millionen Kilometer. Viel mehr, als man gedacht hat. Es zeigt uns aber auch, dass die Welt eben unglaublich stark mit den äußeren Einflüssen vernetzt ist. Wir können uns von diesen äußeren Einflüssen deswegen nicht befreien, weil die immer da sind, für unser Leben notwendig. Aber das heißt auch, wir leben in einer Welt, die sehr, sehr genau aufeinander abgestimmt ist. Das heißt, jeder Einfluss, den wir hier erzeugen, hat sofort auch einen Einfluss darauf, wie sich zum Beispiel so etwas Hochkomplexes und Empfindliches wie unser Wetter verändert. Es gilt wirklich der Satz, wenn du eine Blume berührst, störst du damit einen Stern.